Zustand und auch Stufe ruht. Hätte sich wer kann auf den sinkenden Mond. Geschaufelt wird das Grab, alle Nerven liegen blank. Der finale Todesstoß für den Mittelstand. Meine neuen Freunde, schließt euch an ein. Kampf hält euch ab und bleibt für euch allein. Hebt euer Glas, stoßt alle an auf das Ende der Menschheit, der Weltuntergang. Die Medienpropaganda erschuf die Pandemie. Allein Musik im Chaos, totale Hysterie. Ein ganzes Volk vertraut ich mit Marionetten. Das Resultat aus 75 Jahren in Ketten. Kämpfen werden wir überrollt. Armut und Elend beschert man unser Volk. Sozialstaat Deutschland für die ganze Welt. Die Maden im Speck leben sie von unserem Geld. Sieht man sich hier um, dann wird einem Stück klar. Kein Stein mehr auf dem anderen, nichts mehr diesmal wahr. Wir stehen vor dem Abgrund, das Ende unserer Zeit. Terror, Überfremdung, Massenarbeitslosigkeit. Meine neuen Freunde, schließt euch allein. Kampf hält euch ab und bleibt für euch allein. Hebt euer Glas, stoßt alle an auf das Ende der Menschheit, der Weltuntergang. Die Medienpropaganda erschuf die Pandemie. Allein Musik im Chaos, totale Hysterie. Ein ganzes Volk vertraut ich mit Marionetten. Das Resultat aus 75 Jahren in Ketten. Das Resultat aus 75 Jahren in Ketten.